Woher wissen wir, dass Jesus Christus wirklich der Messias und der verheißene Erlöser ist? Ja, nicht zum Beispiel eben Mohammed oder sonst irgendeiner, den die heutigen angeblichen Juden noch erwarten und so weiter. Christus selber sagt ja, aufpassen, es werden falsche Christusse, falsche Propheten kommen und so weiter. Und wie wissen wir überhaupt, dass Jesus Christus der Messias, der verheißene Erlöser ist? Wir wissen, dass Jesus Christus wirklich der Messias und der verheißene Erlöser ist, weil sich in ihm erfüllt hat, erstens alles, was durch die Prophezeiungen vorausgesagt wurde, Psalmen vor allem, aber auch in vielen anderen Stellen des Alten Testaments, wurde einiges über das Kommen, über die Persönlichkeit, über das Tun des Erlösers, des Messias, des Gesalbten vorausgesagt. Zweitens, weil sich in ihm erfüllt hat, alles, was die Sinnbilder des Alten Testamentes dargestellt haben. Ja, dort Christus auch, in mehreren Stellen im Evangelium, zum Beispiel das Zeichen des Propheten Jonas, ja, diesem ungläubigen Geschlecht, im hartherzigen Geschlecht wird kein anderes Zeichen, als dass des Propheten Jonas gegeben werden, der 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch des Seeungeheuers, des Fisches gewesen ist. Er verschwindet, der Tod Christi versinnbildet und dann wieder zum Leben erweckt wird. Und der Prophet Jonas dann nach 3 Tagen von dem Seeungeheuer wieder ausgespien wird und weiterlebt. Und viele, viele andere Sinnbilder, Vorbilder im Alten Testament, die sich alle in Christus erfüllt haben. Viele muss man dann auch auf die Kirche weiter beziehen, aber das eine schließt das andere nicht aus.